Ich bleib nicht gern allein, doch manchmal musst du es. Ich fühl mich gerne frei. Freiheit kann Liebe sein. Manchmal ist das Glück zu weit, dann sehn ich mich nach Traurigkeit. Manchmal vermisse ich, manchmal vermiss ich dich. Mein Puls ersteigt, dass du bleibst. Tausend Sterne könnten dich nicht heilen. Fühle Wärme in der Einsamkeit, weil deine Wärme meine Seele. Gern allein, doch manchmal musst du es. Ich fühl mich gerne frei. Freiheit kann Liebe sein. Manchmal ist das Glück zu weit, dann sehn ich mich nach Traurigkeit. Manchmal vermisse ich, manchmal vermisse ich dich.